ein deutsches Märchen. Die drei Nüsse für Aschenbrödel. Es war einmal in einem Königreich weit, weit weg. Und dort lebte eine Königin, die so schön war, dass die drei Welpen noch nie eine solche Schönheit gesehen hatten. Die Königin und der König lebten glücklich und herrschten über ihr Königreich. Aber eines Tages ereilte sie ein großes Unglück, als die Königin sehr krank wurde. Doktor, es muss etwas geben, was wir tun können. Wir haben alles Mögliche versucht, Eure Hoheit, aber es gibt einfach nichts, was wir tun können. Ihre Hoheit, die Königin möchte Sie sehen, Eure Majestät. Liebling! Hör auf, die Ärzte zu belästigen, Mann. Dir wird nichts passieren. Was geschehen muss, muss geschehen. Nein. Es wird eine Zeit kommen, in der du wieder heiraten musst. Niemals! Es wird nicht einfach für dich sein, also werde ich dir Zeit geben, dich an meine Abwesenheit zu gewöhnen. Versprich mir, dass du, wenn du noch einmal heiratest, nur eine so schöne Frau heiraten wirst wie mich. Versprich es mir. Niemand kann so schön sein, wie du es bist. Liebe lässt Menschen schön aussehen. Kümmere dich um unsere Tochter. In dieser Nacht verstarb die Königin. Der König war traurig, weil er seine Frau wirklich liebte. Jahrelang dachte der König nicht einmal an eine Ehe, bis eines Tages seine Höflinge zu ihm kamen. Eure Majestät, die Frauen dieses Landes fühlen sich, als ob niemand da wäre, der sie vertritt und sie hört. Männer sind einfach nicht so geschickt wie Frauen, sich um die Belange von Frauen und Kindern im Königreich zu kümmern. Also, was sollen wir deiner Meinung nach tun? Eure Majestät, verzeiht unsere Unbesonnenheit. Aber unser Königreich braucht eine Königin. Wie kann man's wagen? Eure Hoheit, nur für die Angelegenheiten des Königreichs bitten wir euch, wieder zu heiraten. Sehr gut. Aber meine Frau hatte den letzten Wunsch, dass ich nur eine so schöne Frau wie sie heiraten darf. Eure Hoheit, wir werden unsere Boten weit und breit rumschicken, um dem Wunsch der verstorbenen Königin zu folgen. So schickten die Höflinge und Adligen des Königreichs Boten in die Königreiche weit und breit. Aber niemand war so schön wie die Königin und die Jahre vergingen. Eines Tages kam ein lange verloren geglaubter Freund des Königs zu Besuch. Eure Hoheit. Ah, Garrison, du kannst mich Victor nennen. Holt die Prinzessin. Es ist wirklich so viele Jahre her. So viele Jahre ohne sie. Ah, hier ist sie, meine Tochter. Meine Güte, sie sieht aus wie die Königin. Das gleiche goldene Haar, die gleiche himmlische Schönheit. Sie sieht aus wie die Königin. Die Worte, die sein Freund sagte, trafen den König hart und er kam zu einer Entscheidung. Schließlich würde sich das Versprechen, das er der sterbenden Königin gegeben hatte, erfüllen. Der König rief seine Höflinge an den Hof. Die Königin wollte, dass nur eine so schöne Jungfrau wie Sie zur neuen Königin unseres Königreichs wird. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich eine Dame gefunden habe, die genauso schön ist wie Sie. Die einzige Dame, die so schön ist wie Sie, ist Ihre eigene Tochter, meine Prinzessin. Sie wird den Thron als Königin besteigen und mit dem Sohn des Premierministers verheiratet sein, der nach meinem Tod König werden wird. Die Prinzessin war nicht glücklich, davon zu hören. Also entschied sie sich, nicht zu heiraten, indem sie nach etwas Unmöglichem verlangte. Vater, was höre ich da? Es war der Wunsch deiner Mutter, meine Liebe. Aber wie soll ich jemanden heiraten, den ich noch nicht kenne? Es war der Wunsch deiner Mutter. Aber... Genug! Ich habe meine Entscheidung getroffen. Gut. Ich werde den Sohn des Premierministers heiraten. Vorausgesetzt, ich bekomme die vier Dinge, um die ich bitte. Was immer du wünschst, wird dir gegeben. Dann will ich drei Kleider. Eins so golden wie die Sonne. Eins so silbern wie der Mond. Und das dritte so glänzend wie die Sterne. Und schließlich will ich einen Umhang. Aus 1000 Dingen des Waldes. Ohne eine Blume, einen Vogel oder ein Tier zu verletzen. Sehr gut, Tochter. Dein Wunsch wird erfüllt werden. So rief der König die besten Weber des Königreichs und bat sie, die Kleider zu weben. Er rief die besten Soldaten seiner Armee zusammen und bat sie, Material für den Umhang zu sammeln. Die Prinzessin dachte, dass sie um etwas Unmögliches gebeten hatte, um den Sohn des Premierministers nicht heiraten zu müssen. Nun denn, nennen wir es Magie oder besser ein Wunder. Die Weber konnten ein Kleid so golden wie die Sonne, ein anderes so silbern wie der Mond und das dritte so glänzend wie die Sterne weben und einen Umhang aus gefallenen Federn und getrockneten Blättern und Zweigen, ohne dass eine Kreatur verletzt wurde. Sie gaben der Prinzessin auch eine magische Walnuss, in der alle vier Kleidungsstücke gefaltet aufbewahrt werden konnten. Meine liebe Tochter, alles, was du dir gewünscht hast, ist erschaffen worden. Jetzt sollst du den Sohn des Premierministers heiraten. Aber Vater, wie kann ich jemanden heiraten, den ich kaum kenne? Du hast es versprochen. Vater, der Grund, warum du keine Königin finden konntest, die so schön wie Mutter war, ist, dass du sie geliebt hast. Vater, und sie für dich die Schönste war. Das ist, was Mutter meinte, als sie sagte, Liebe lässt Menschen schön aussehen. Wie kann man... Genug! Hättest du dich um deine Mutter gekümmert, würdest du ihren Wunsch erfüllen. Du wirst morgen heiraten. Aber die Prinzessin konnte keinen Mann heiraten, den sie nicht einmal kannte. Also beschloss sie, den Palast zu verlassen. Es tut mir leid, Vater. Eines Tages wirst du es verstehen. Die Prinzessin wanderte durch das Land, durch Dörfer und Wälder. Eines Tages fand sie einen hohlen Baum und schlief darin ein. Als sie fest schlief, kam der König des Landes, in dem der Wald war, zufällig vorbei. Seine Soldaten sahen dieses seltsame Wesen in der Höhle des Baumes schlafen und erzählten dem König davon. Eure Hoheit, in der Höhle des Baumes befindet sich eine seltsame Kreatur, so groß wie ein Mensch, aber mit einem Umhang, der so fremd ist wie noch nie. Bringt sie zum Palast! Also gingen die Soldaten zurück zur Höhle des Baumes und weckten die Prinzessin. Aufwachen! Wer bist du denn? Ich bin eine Kreatur, ohne Zuhause oder Herd. Kommt mit uns zum Palast. Dort werdet ihr Arbeit finden. So ging die Prinzessin in den Palast, wo sie einen kleinen Raum unter der Treppe erhielt. Sie arbeitete als Küchenmädchen und half der Köchin monatelang. Eines Tages hatte der König ein Festessen. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren und das Fest begann, fragte die Prinzessin den Koch. Sir, die Arbeit hier ist erledigt. Darf ich bitte auf den Ball gehen? Ich verspreche, dass ich nicht am Bankett teilnehmen werde. In Ordnung, aber kommt innerhalb einer halben Stunde wieder, um die Asche in der Küche zu entfernen. Danke, Sir. Ich werde es tun. Die Prinzessin rannte in ihr Zimmer, säuberte den Ruß von Gesicht und Händen, entfernte das sonnengoldene Kleid von ihrer Walnuss und ließ ihr goldenes Haar herunter und ging zum Ball. Sobald sie eintrat, waren alle fasziniert von ihrer atemberaubenden Schönheit und der König wollte mit niemandem anderem als mit ihr tanzen. Als eine halbe Stunde vorbei war. Ich muss jetzt gehen, Eure Hoheit. Aber wartet! Die Prinzessin verschwand in der Menschenmenge und eilte zurück in ihr Zimmer, legte ihren Waldmantel an und bedeckte Gesicht und Hände wieder mit Ruß und ging zurück zur Arbeit in die Küche. Ich bin zurück, Sir. Soll ich anfangen, die Asche wegzuräumen? Nein, die Asche kann warten. Bereite zuerst eine Suppe für den König zu. Ja, Sir. So bereitete die Prinzessin die Suppe für den König vor. Sie legte auch ihren goldenen Ring in die Schüssel, goss die Suppe darüber, sodass der Ring nicht zu sehen war, und schickte ihm die Suppe. Der König hatte noch nie zuvor eine so köstliche Suppe gegessen. Er fand den Ring und ließ den Koch holen. Hast du die Suppe heute Abend gekocht? Eure Hoheit, das Kochen in der Küche liegt in meiner Verantwortung. Ja, aber hast du es tatsächlich gemacht? Diese Suppe schmeckt sicherlich nicht wie deine. Gibt es ein Problem, Eure Hoheit? Ja, Diese Suppe ist besser als jede andere Suppe, die ich je zuvor gegessen habe. Das ist definitiv nicht deine Küche. Das Küchenmädchen hat es für euch vorbereitet, mein Herr. Rufe sie. So wurde die Prinzessin zum König gerufen. Hast du die Suppe gemacht? Ja, Eure Hoheit. Gehört das dir? Wie kann ein armes Küchenmädchen wie ich so einen Ring haben, Eure Hoheit? Du erinnerst mich an die Frau, die ich auf dem Ball traf. Sehr gut, die Suppe war delikat. Ich danke dir. Hoheit, es ist mir ein Vergnügen. Ein paar Tage später gab es einen weiteren Ball im Palast. Wieder einmal bat die Prinzessin den Koch um Erlaubnis, den Ball zu sehen. Diesmal zog sie ihr Kleid so silberfarben wie der Mond an. Der König tanzte mit ihr, aber sobald eine halbe Stunde vergangen war, verschwand sie und wurde wieder ein Küchenmädchen. Ich bin zurück, Sir. Soll ich anfangen, die Asche wegzuräumen? Nein, die Asche kann warten. Bereite zuerst eine Suppe für den König zu. Ja, Sir. Diesmal nahm die Prinzessin ihre goldene Halskette und legte sie auf den Boden der Schüssel und goss die Suppe darüber, so dass sie nicht mehr zu sehen war, und schickte sie an den König. Die Suppe ist die beste, die ich je verspeist habe. Was ist das? Eine Halskette? Holen Sie den Koch und das Küchenmädchen. Als der Koch und das Küchenmädchen dort ankamen. Hast du die Suppe heute Abend zubereitet? Ja, Eure Hoheit. Gehört das dir? Wie kann ein armes Küchenmädchen wie ich so eine Halskette haben, Eure Hoheit? Du erinnerst mich an die Frau, die ich auf dem Ball traf. Sehr gut, die Suppe war delikat. Ich danke dir. Hoheit, es ist mir ein Vergnügen. Der König konnte nicht umhin, sich über das mysteriöse Küchenmädchen und die Dame zu wundern, die er auf dem Ball getroffen hatte. Er konnte das Gefühl nicht loswerden, dass sie die gleiche Person war. Als die Zeit für den nächsten Ball kam, wollte er die Wahrheit herausfinden. Sir, die Arbeit ist erledigt. Darf ich bitte zum Ball gehen? Ich verspreche, dass ich nicht an dem Bankett teilnehmen werde. In Ordnung, aber komm innerhalb einer halben Stunde wieder zurück, um die Asche in der Küche zu entfernen. Danke, Sir, das werde ich. Die Prinzessin trug ihr Kleid, so glänzend wie die Sterne, und ging zum Ball. Der König wollte wieder mit niemand anderem als ihr tanzen. Während sie tanzten, schob der König den Ring an ihren Finger. Die Prinzessin bemerkte es nicht. Eine halbe Stunde verging. Ich muss jetzt gehen, Eure Hoheit. Heute Abend wird die Musik noch eine Weile weitergehen. Aber ich... Bitte. Die Musik dauerte noch an. Und so hatte die Prinzessin kaum Zeit, sich wieder in das Küchenmädchen zu verwandeln. Sie sah nicht einmal den Ring an ihrem Finger. Sie rannte in die Küche. Wo warst du? Der König wartet auf seine Suppe. Es tut mir so leid. Ich werde mich beeilen. Die Prinzessin legte den goldenen Armreif in die Schüssel und bedeckte ihn mit der Suppe und schickte die Suppe dem König. Der König rief nach ihr. Hast du die Suppe heute Abend vorbereitet? Ja, Eure Hoheit. Gehört das dir? Wie kann ein armes Küchenmädchen wie ich einen Armreif wie diesen haben, Eure Hoheit? Aber wie kann ein armes Küchenmädchen wie du diesen Ring haben? Eure Hoheit. Du bist die Dame, mit der ich getanzt habe. Wer bist du denn? Und dann erzählte die Prinzessin dem Prinzen alles über ihr Leben. Warum hast du mir denn das alles nicht bereits beim ersten Ball erzählt? Weil ich sehen wollte, ob du nur von meiner Schönheit begeistert bist oder ob du mich genug liebst und die Geduld hast, etwas über mich herauszufinden. Auch wenn du mich als Küchenmädchen siehst. Denn meine Mutter sagte, Liebe lässt Menschen schön aussehen. Ich liebe dich und es wäre mir egal, wenn du wirklich eine Küchenfrau wärst. Wirst du mich heiraten? Ja, ich will. Schließlich hatte die Prinzessin ihre wahre Liebe gefunden. Sie heiratete den König, auch ihr Vater war zur Hochzeit eingeladen und die Prinzessin und ihr Mann lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.